Deutschlandradio Kultur. Hörspiel. Willkommen zu unserer Reihe Kunststücke. Heute mit dem Hörspiel Leben ohne Höhepunkt von Fritz Mikesch. Der aus Innsbruck stammende und lange Zeit in Berlin lebende Maler und Autor verstarb im Juli 2009. In seinem Hörspiel aus dem Jahr 1986 lässt er Hauptmann Meng und Schreiber Ho, beide im Ruhestand, über den Sinn des Lebens reflektieren. Was bleibt? Die Erinnerungen an die Jugend, das Suchen, Finden und sich ergeben? Am Mittwoch, den 6. Januar, können Sie dann im Feature-Termin um 0.05 Uhr Beiläufiges zum gewichtigen Thema Zeit hören. Es war die letzte Radioarbeit von Fritz Mikesch. Das junge Weiß im alten Schwarz. Ein heller Wirbel steht im Kreis. Das junge Schwarz im alten Weiß. Zwei Flüsse tauschen ihre Wasser mit verschränkten Ufern. Liebesduft, Gesang der Welt. Erinnerung, das Zauberwesen, Logik, Hausverstand und unvermeidliches Gedenke, ewiges Dahingestolper durch Gewöhnlichkeit und Wunder, Aufbruch, hoher Sinn, Ernüchterung, Begabung, fehlende Beharrlichkeit, Verzicht, das allgemeine Scheitern, Ruhe. Menschliche Natur im Wandel unbelehrter Wiederkunft. Leben ohne Höhepunkt. Ein Hörspiel von Fritz Mikesch. Guten Tag. Hey, Bauer. Kann euch hören. Wohnt hier einer ungefähr so alt wie ich auf einem Felsenzacken? Möglich. So. Wie heißt das hier? Der Mittelberg. Wohin so schnell? Die Arbeit, Herr. Du hast wohl Angst? Ihr seht verwegen aus. Ich meine, durchgeprügelt. Mann, das Leben hat mich so zerhackt. Ich heiße Meng und war Soldat. Für 3-4 Kaiser habe ich mich herumgeschlagen hier an der Grenze. Öde Metzelei. Zurück zur Frage. Wohnt hier einer ganz allein und himmelwärts in meinem Alter? Etwa einen Tagemarsch. Verstehe nichts von Politik. Da drüben, zwischen Dreispitz und dem Eisenwald im Norden, ein gewisser Ihagun, genannt der Bitterstetten oder ähnlich, sagt man. Ähnlich? Müsste auf das Feld, mein Herr. Hier auf dem Mittelberg, da isst man wenig. Nicht zu übersehen. Mensch und Vieh sind dünn. Gewiss. Man sieht sich ähnlich. Bitterstetten? Oder Unstadt. Etwa Unstädt bittersüß? Ich sagte schon, Ehu. Du meinst Aho. Von Süße weiß ich nichts. Ich sollte... Ja, du kannst dich jetzt verdünnen. Was? Die schmale Kost hat ihm das Hirn zerrüttet. Breite deine Ärmchen und verzieh dich auf den Rübenacker. Vielen Dank. Und sei nicht so beschissen unterwürfig. Herr Soldat. Du bist noch immer da? Was macht die Eile? Dieser Hu, ich meine Hu, der Bitterstetten also, kommt nur einmal jedes Jahr ins Tal. Du weißt ja doch Bescheid. Wie kommt denn das? Man sagt... Der ist noch weniger als unser eins. Aha. Was sagt man noch? Der Weg. Ich wollte sagen, diesen hat einen Folterknecht erfunden. Eigentlich. Da gibt es keinen. Vielen Dank. Ich wünsche guten Tag. Das grüßt sogar. Was macht der alte Ho da oben im Geröll? Muss Hirse kaufen. Etwas Wein. Man dann wird sich die Gewissheit treu erschwitzen. Grässlicher Gedanke. Bitter, Stetten. Idiot. Schon wirr im Kopf. Ein sterblich Staunen. Schmerzvergänglich. Vergehen wächst. Man schaut zurück. Da liegt das Leben kahl und vorn. Senkt sich der Nebel. Nichts im Topf. Aho! Der Wind. Da gibt es morgen wieder nasse Füße. Niemand in der Hütte? Hört sich an wie... Hey! Wo ist der Hammer? Ist da jemand? Heißt du Ho? Hier bin ich, ja. Erkennst du mich? Bei allen Genien. Der alte Meng. Komm rein. Man wird nicht jünger. Setz dich. Wohnen tust du wie ein Vogel. Ja, es zieht. Ich kann dir nicht viel bieten. Kühn gezimmert. Deine Hütte. Fehlt die Kunst. Im Gegenteil. Da sitzen wir. Zwei alte Scheuchen. Ja. Wer hätte das gedacht? So trifft man sich. Wie hast du mich gefunden? Möchte ich selber wissen. Jede Menge Sterne. Es wird gleich regnen. Sag, was machst du so? Ich zähle Gras. Da hast du hier wohl nicht besonders viel zu tun. Ich hab gedacht, du bist schon tot. Ja. Dich haben sie verziert wie einen Hackstock. Wo ist dein Gesicht? Die Türken hauen sehr gebogen zu. In deinem Fall? Da war es wohl die Zeit. Da hast du recht. Ich habe uns Wein und Hirse mitgebracht, damit du nicht verdorren musst auf diesem Felsenhaufen. Wein? Schon lange her. Und leg den Hammer weg. Den Hammer? Also, ja. Ja, das Dach. Wo sind die Becher? Becher? Becher. Ja. Was ist denn los? Wann haben wir uns eigentlich zuletzt gesehen? Ich glaube, der Li Shemin bestieg den Thron. Was schreiben wir? 690. Nach der neuen Rechnung. So. Ja, ich meine, was? Kalender. Ja, ja. Seit wann? So, hier sind die Becher. Kannst du dich erinnern an die blaue Brücke von Chang'an? Dein Mund stand offen. Auf den Zufall in der Stadt. Auf unser Wiedersehen. Vier Kaiser hat man überdauert. Werden auch den fünften schaffen. Langes Leben. Länger noch. Dich macht die schöne Aussicht fertig auf dem Berg. Hätte man noch Flügel. Krächzen kann man noch. Erinnerung. Vergessen. Einen Schritt voraus. Da staunst du, was? Hier reckt sich jede Nudelbude wie ein Tempel ins Gefährt. Du stehst auf meinem Fuß. Verzeihung. Bin soeben angekommen. Spürt man. Übrigens, dein Mund steht offen. Etwa auch Student? Ich will es werden. Will ich auch. Ich heiße Meng. Wo kommst du her? Zu Fuß von Flusseck auf dem Oberberg, dem Dreispitz gegenüber, aus Hogyu. Ich heiße Aogan. Von Süden also. Ich bin aus dem Norden und schon Tage hier. Die Sonne hat dich wohl gedörrt. Da hast du recht. Die Zunge klemmt wie Holz im Mund. Doch habe ich nur 3 Cash an meiner Reiseschnur im Sack. Komm mit. Wir schütten etwas auf den Durst. 3 Straßen weiter liegt die Kraft der Freiheit. Bin schon Fachmann in der Kneipenkunde. Kenn mich aus. Wo ist denn das Kollegium 4 Pforten? Setz die Füße in Bewegung. Kraft der Freiheit? Ja. Das Wirtshaus heißt I Ming. Was ist denn nun? Wer hat dich angelernt? Wer sind denn die? Pass auf, Zinnoberröcke aus der Staatskanzlei. Beweg dich mal. Sie reiten dich noch platt. Das kommt mir alles riesig vor. Du wirst dich schnell daran gewöhnen, keine Angst. Hier gibt es 151 Viertel, aber alle stehen im Quadrat. Man findet sich zurecht. Oh. Sie reißen Bäume aus und pflanzen feine Gräser, stapfen aufgebläht herum. Zu viele Leute und zu viele Häuser. Kaiser Li Yuan macht hier Musik aus Stein. Kollegium 4 Pforten sollst du sehen. Ich weiß schon, wo das liegt. Das haut dich um. Dann gehst du auch in dieses Institut. Ein Zufall. Wo gehst du hin? 3 Straßen, hattest du gesagt. Gibt es kurz und auch lange. Eine noch zur Hälfte. Aber nur 3 Cash. Da vorne schon, da. Das Geld spielt keine Rolle. Lass dich nicht verblüffen, Bro. Die Kraft der Freiheit stinkt entsetzlich nach geschabten Knochen. Nebenan ist eine Fleischerei und hinten zieht der Gerber heute ab. Der Wein ist gut. Es tanzt und schwankt am Grabesrand auf einem Bein der Mensch. Die Nase in den Wolken. Ja, das hast du wieder wörtlich hingebogen. Brauchst verwegen durch die Ritze. Ziemlich kühl. Nicht übel war der Wein im Wirtshaus zum geschabten Knochen. Der ist auch nicht zu verachten. Wirt, 2 Schalen Wein, dann besser 4 und Reis und Bohnen gleich dazu, für 2. Sofort. Das kann ich nicht bezahlen. Musst du nicht. Ich hab genug dabei. Was ist dein Vater? Sagen wir, der fällt die Leiter hoch. Wie meinst du das? Ich rede von der Politik. Er hat es mit dem Militär. Und deiner? Meiner wühlt den Boden auf. Du meinst ein Bauer? Ja. Mit Leder überzogen. Hirsa heißt das Hauptgericht. So, bitte, meine Herren. Danke. Hirsa, was? Mein Vater hat zurzeit, ich schätze, 7 Konkubinen. Donnerwetter. Sicher wohl ein Mann mit Einfluss. Geizig, ja. Und wer ist deine Mutter? Eine von den 7. Tut mir leid. Daran gewöhnt man sich. Was hat dich hergeführt? Die Männerknochen aus der Meng-Familie verrotten alle auf dem Feld der Ehre. Nur mein Vater sieht die Sache theoretisch. Soll zum Militär. Da habe ich ihm noch vorher diese Literatenschule aufgeschwätzt. Man muss vor allem Zeit gewinnen, geht es um die Haut, verstehst du? Hab den Norden satt und sein geschärftes Ideal. Wie ist denn das bei dir? Noch etwas von den Bohnen? Schon genug? Ich gelte als Talent. Talent? Und inwiefern? Ganz allgemein. Das Wort, die Schrift. Das Kreisprüfamt hat mich zum Kandidaten auserkoren für den zweiten Grad. Und wer hat dir das Schreiben beigebracht? Als Bauernsohn? Mein Onkel. Eier haben Federn, meine Herren. Ja, schon gut. Die Herren sind Studenten, hört man gleich heraus. Ich wollte... Nur, das scheint mir jetzt entfallen. Keine Antwort? Ich verstehe schon. Ihr seid vermutlich Spiegel. Wie? Und ich bin blau. Na und? Verworren ist die Welt. Ein kümmerliches Argument mit ungezählten Folgerungen. Bitte zu verzeihen. Voll gelaufen ist der Mann. Vertreib mir nicht die Gäste mit Geschwafel. Lass ihn nur. Beweise einer diesem Wirt, dass seine logische Behauptung praktisch... Keiner da? Ein weißes Pferd ist überhaupt kein Pferd. Da staunt ihr. Was? Und alle kriechen sie den schmalen Pfad der rechten Lebensart wie Wanzen einen Hosensaum entlang. Macht 45 Cash. Bezahl und fass die Tür ins Auge. Könnte dir so passen, Wirt. Auch du ein voller Bauch und brüllend hinter Seifenblasen her. Noch eine Schale Wein vom Besten, ich zahle alles. Raus mit dir! Der Mann bleibt sitzen. Lass mich los. Herr Wirt, ihr habt es doch gehört, der stört uns nicht. Nimm deine Pfoten weg. Und bring ihm eine Schale Wein auf meine Rechnung. Wie Sie wünschen, junger Herr. Bedanke mich. Ihr müsst verstehen, sein Kopf bezeichnet nur das Leibesende oben. Er kann nichts dafür. Das Leben ist ein Donnerschlag in einem Blütenstrauch. Den Satz, verbinden seine Teile mit der Welt. Ihr müsst nicht zu verschlungen wettern, außerdem zu laut. Ich stelle vor, ein Freund in kritischer Verfassung, Zensor, außer Diensten, Lee. Die beiden Herren da, die haben mich gerettet. Meng, ich heiße Ho. Der Wirt, Herr Lee, das gebt ihr zu, ist nur ein volles Maul auf einem leeren Sack. Es wäre umgekehrt wohl auch kein Sachverhalt im strengen Sinn. Ihr meint ein leeres Maul auf einem vollen Sack. Gewiss. Vernunftbegabt. Doch nicht vernünftig ist der Mensch. Das ist der Fall. Oho, das war gewiss der Mutterwitz des jungen Herrn. Jetzt hat das südliche Talent sich endlich durchgerungen hier am Tisch. Zum Wohl. Auf deine sieben Mütter. Meine ist nur eine. Setzt der Wein dir zu? Ich wollte sagen Pflegemutter. Wären zwei. Jetzt wird es rechnerisch. Auf deiner Seite gegen meine sieben. Richtig, ja, doch eine unbekannt. Wo kommt ihr her? Man fand mich hoch auf einem Ast. Ich bin ein Meng. Mein Onkel hat den Dienst quittiert im Jahre Null und fand mich beim Spazierengehen. Der spielt die Flöte viel im Wald. Da hätten wir den Wald, den Ast, den Namen und die Flöte, einen Onkel, aber keine Richtung. Nördlich. Südlich mehr in meinem Fall. Aus welcher von den 100 Schulen seid ihr denn? Aus keiner noch. Das fängt erst übermorgen an. Kollegium Vier Pforten wartet schon auf uns. Der Wolf ist zahnlos, Meister am Kaiserlichen Institut. Doch nicht zu unterschätzen. Hab die Güte, unterdrückt den tierischen Vergleich. Die Herren sind hier neu. Zur Sache. Das Kollegium ist sehr bekannt. Es bildet Nachwuchs für die kaiserlichen Ämter, formt die Würdenträger kurz... Man züchtet dort betuchte Nullen, nimmt zum Ausgleich arme Wunderkinder ja, an die Brust. Zur Warnung jedenfalls. Man renne nicht mit ländlichem Vertrauen in die zierlichen Verhängnisse. Die jeder hier und dort im ganz Besonderen mit leichter Hand zu drechseln weiß. Ihr schneidet mir das Wort. In zwei, das tut mir leid. In Stücke gar... So sagt doch einfach ab. Doch habt ihr sinngemäß ergänzt. Man könnte das natürlich alles anders sagen. Hast du das verstanden, Ho? Das arme Denkvermögen nimmt man auf so gut wie reiche Dumme. Beides stopft man in die Ämter. Klingt gefährlich. Hört ihr das, Herr Lee? Ihr seid hier nicht der Einzige, der logisch denken kann. Und was ist mit der Poesie? Herr Wirt, noch eine Schale Wein. Du hast genug. Am Tungtingsee, im Glanz der überschwemmten Felder, sah ich eine helle Frau auf leichten Füßen über Wellen gehen. Mir war... Es war euch so. Doch was habt ihr in Wirklichkeit gesehen? Verzeiht dem Zensor, junger Mann, Herr Lee hat lebenslänglich alles nur beschnitten. Immerhin, er hat hat uns wenigstens gewarnt. Das Feuer will nicht brennen. Kannst du dich erinnern an den Lehrer T? Seid ihr ein Topf? Nicht, dass ich wüsste. Bin Student, Herr T. Dann sag er schnell, woran ich das erkennen soll. Er meint als Topf, er wüsste, dass er keiner sei? Die Frage ist zu schwierig. Haltet künftig euer Maul geschlossen, wenn ihr euch verbeugt. Ich musste gähnen. Man wünscht, man wäre blind. Er hat doch sicher einen Namen. Arrogan, mit vollem Wortlaut, hergekommen aus der südlichen Provinz. Man schickt uns Boten allgemein verbreiteter Zerrüttung. Bitte wen? Ihr stellt hier keine Fragen. Niedergang bedroht das Institut. Das tut mir leid. Mit einem blühenden Talent so umzugehen. Man wünscht, man hätte kein Gedächtnis. War doch alles Honiglecken im Vergleich. Hier stand der Dreck die letzten 30 Jahre bis zum Knie. Vom Krieg verstehst du sicher mehr als ich. Du schaust zum Himmel hoch. Ein Arsch verdeckt die Sonne. Scheiße fällt dir auf den Kopf. Man riecht es förmlich. Was hast du getrieben? Außer Gras gezählt? Ich trieb die Hand in fremden Diensten mit dem Pinsel amtlich über das Papier. Dann musst du Hauptmann sein im Schreiberzug. Man hört das Militär heraus. Das wundert dich. Da heißt es formlos aus dem Sattel, ohne Dokument. Wo warst du denn? Im Norden und im Westen. Alles ohne Maß. Kein Berg, der nicht die Wolken kratzt. Und weiß die Steppe bis zum Amt. So geht es Tag um Tag. Der Feind ist nicht zu sehen. Da fliegen Pfeile her von irgendwo. Die Herren neigen sich und schreiben rote Grüße in den Schnee. Dann kommt der Wind und blättert um. Der allgemeine Wahn erschüttert das Gemüt. Zuletzt ist jeder nur ein Hund aus Stroh. Das hast du früher schon gesagt. Noch leben wir. Und Blätter wehen in die Suppe. Leider habe ich hier kein Salz. Was wird denn das? Ein Hirsebrei. Zum Wohl, ihr Felsen. Haltet euch gerade. Kahle Gipfel starren in die Runde. Und der Wein haut rein. Mir knurrt der Magen wie ein Hund. Dir wächst der Schnabel sonderbar. Du hast mich angesteckt. Dir zwingt das Literarische doch Tag und Nacht die feingelackte Windung ab. Dafür kennst du wahrscheinlich jeden Knochen an der Grenze, der verdorben in der Sonne schmort. Luft fährt ohne Unterschied in aufgespannte Mäntel. Ja. Ja, das trifft. Im Fehler sind wir einig. Fehler? Was? Wieso? Zu brauchbar hat man sich erwiesen. Hast du recht. Du meinst zu aufgespannt. Wie sagte doch der Lehrer T, wenn auch bei anderer Gelegenheit? In diesem Fall, was hätte er da gesagt? Seid unsichtbar im Namen der bekömmlichen Vernunft. Und immer beide Backen voller Sprüche, dieses Aas. Was geht denn draußen vor im Land? Es steht mir quer, das Wort. Und nennt sich Frieden. Wie? Dann andersrum. Der Friede steht den Oberen in ihren Mündern quer. Und Neuigkeiten gibt es keine? Parfümierte Ledersocken sind in Mode. Wer regiert? Die Witwe Wu. Sie nennt sich Kaiser Huang Ti. Das Reich wird größer und die Steppe wird nicht kürzer. Also dann? Was folgt daraus? Was macht die Wissenschaft? Es werden neue Waffen hergestellt. Auf 1000 Helme kommt ein halbes Hirn. Du meinst, es fehlen Köpfe und der nächste Krieg wird länger? Sag ich doch. Das Zeichen Staat macht alles deutlich. Eingezäunte Jade krönt das Dach. Darunter sitzt der Deckel ziemlich locker auf dem Schwein. Die Kunst des Schreibens, ja. So, gleich gibt es was zu essen. Fein. Von Brei zu Brei. Der scharfe Biss hat sich erschöpft. Bald wird es heißen, schau, die Lade da, die war vielleicht der Rahmen für ein großes Maul. Du stellst dir schon die Kieferbögen ohne Zähne vor, die wir vermutlich beide hinterlassen. Hast du nicht gesagt, noch leben wir? Was man so Leben nennt. Ich wünsche guten Appetit. Ich hoffe sehr, du findest mit dem Löffel in den Mund. Bejahrter Mutterwitz. Dir sitzen hoffentlich die letzten Beißer nicht so locker wie die Zunge. Weiß den Wunsch zu schätzen, Meng. Du schaust mich so versonnen an. Wo kommt der Schatten her? Ich zähle Narben, Freund. Aha. Dann werde ich mich für meinen Teil mal quer durch diesen Hirsebrei an deine Knitterfalten halten, Studienkollege Ho. Da wirst du noch 3 Tage essen müssen. Fühl mich immer noch wie ein Student. Der Schulbetrieb im roten Sand bewegt das Herz bis hin zum letzten Schlag. Man könnte sagen auch, das Herz bewegt den Schulbetrieb. Im Ganzen gibt es auf der Erde nur Studenten. Hochverehrter Onkel Wu und liebe Pflegeeltern, große Straßen gibt es in der Stadt. Vom Norden nach dem Süden 11 und 14, aus dem Osten nach dem Westen. Über Kreuz macht 151 Viertel Stein auf Stein. Soldaten, Akrobaten, viel Kontrolle, Polizei und Wagen ohne Zahl. Worauf es ankommt hier, Schenken ungefähr. In jedem Fall, die Kunst des Schreibens. Ich diktiere. Meine Füße sind schon platt. Ich gehe täglich 30 Sei bestimmt Schritte. Von Sauberkeit, Geschwindigkeit, Verhaltung. Das Kollegium 4 Pforten hat mich aufgenommen. Waagrecht sei der Strich, geordnet wie ein Haufen Wolken. Lehrer T. besitzt den 4. Grad und gestern brach ein Wie ein Felsen, der vom Gipfel stürzt. Mit Donnergrollen. So sei Gestank. Der Punkt und wie ein Kupferhaken. Ich fühle mich verworren. Sei das Ausgebogene. Es wohnen 10 mal 100.000 Leute. Wie trocken Weinlaub langgezogen. Alles steht ein im Läufer rechten Winkel. Sei der schnelle, freie Groß. Strich. Aho. Pass auf. Der hört dir zu. Er murmelt wie ein Bach, der Schüler Ho. Was hat das zu bedeuten, junger Mann? Ich schreibe mit, Herr T. Aha. Nun gut. Ich meine, Schluss damit. Dann also, Wort und Sprache. Schüler Meng, die menschliche Natur, der Satz vom Widerspruch, das Logische, der Sachverhalt. Was habt ihr mir in dem Zusammenhang zu sagen? Meng, du bist gefragt. Herr T., ich würde sagen, mit Verlaub... Ihr würdet sagen, was? Wir sondern Träume ab. Man weiß ja wohl, er treibt sich gern im Unaussprechlichen herum und wie ich höre, in Begleitung des Herrn Ahogan zur Nacht in Schenken bis zum Brechgefühl empfehle Nüchternheit. Des Menschengeist wird durch den Wein verworren. Schüler Ho zum Beispiel schreibt in seinem Aufsatz über menschliche Natur von, ich zitiere, ärmlich darben der Verfassung der Gesichte. blass, mein Guter. Blässe. Das genügt. Er führt im schweifenden Verzehr der Kräfte seine Eitelkeit spazieren. Kürze steht dem Literaten zu Gesicht. Zum Zweiten hieße es wohl der Gesichter oder des Gesichts. Vergebung. Dachte, Vision. So, so. Der Ochse im Delirium. Ein schönes Paar. Der eine sondert Träume ab, der andere Spiralenton im hohlen Rohr mit großer Luft. Nun Schluss mit diesem Hin und Her. Herr Meng, wie hieß das Thema, das ich euch gestellt? Vom Ackerbau. Das Thema hieß vom bäuerlichen Lebenskreis. Genau. Ihr schreibt von dürren Waden. Strenger Mühe, viel Geduld, von kalten Betten, flachen Bäuchen, kurzem Leben, großer Huld. Gewiss. Das riecht nach Unbotmäßigkeit. Sonst wisst ihr nichts vom Bauernstand? Student Aho, ihr seid von bäuerlichem Blut. Was sagt denn ihr dazu? Die Frage meines Blutes scheint mir nicht entschieden. Bin ein Findelkind. Das Ländliche betreffend hat er wohl den Kern geformt. So, scheint es euch? Ich dachte kurz und straff, das eigentliche scharf hervorzuheben. Schlag auf Schlag. So, dachtet ihr, das bläst sich auf im Bauernsold. Ihr seid doch aus bedeutender Familie. Der Traum ist dürftig, den ihr abgesondert hier in diesem Fall. Mir scheint das bäuerliche Leben so. Es scheint euch so. Den Bauern geht es also schlecht, im Gegensatz zu euch? Verzeihung, dieser Schluss scheint mir zu früh gezogen. Wie? Man kann nie wissen, was das Leben bringt. Gehäuften Schein, wenn ihr so weitermacht. Bis morgen hier zum ersten einen 8-Fuß-Aufsatz. Thema: Feuer über einem Fluss. Methode: Wasser nach Libellenart zu streifen. Seht euch vor. Die Kürze der Gedanken wirft zuweilen lange Schatten und gerade Stöcke bricht das Leben mühelos in zwei. Der Sohn des Himmels hat ein Auge auf Kollegium 4 Pforten. Schluss für heute. Guten Tag. Was schert den Sohn des Himmels auf dem Drachenthron das Feuer über einem Fluss? Man hat schon wieder was erfunden in der Stadt. Aha. Zuletzt hat das Erfinden 2×10×100.000 Bauern eingesackt. Sie fahren schon mit Schiffen auf dem künstlichen Kanal. Das hört sich an, als müssten jetzt die Toten auch noch rudern. Riecht nach Unbotmäßigkeit, Student Aho. Sonst wisst ihr nichts vom Totenstand? Der Alte ist vermutlich ein Spion. Und wem verdanken wir die Großtat dieser Wasserstraße, Schüler Meng? Dem Kaiser Yang, Herr T., inzwischen tot. Vermutlich Mord. Gewissermaßen ein Problem der Form. Das Leben ist ein Donnerschlag. In einem Blütenstrauch. Komm, gehen wir. Was steht für morgen auf dem Plan? Man kaut vergeblich Worte. Und den Brei nennt man Verzicht. Es hat geschmeckt. Dem Hunger zu verdanken. Und dem Sack, den ich heraufgeschleppt. Das Feuer geht schon wieder aus. So leg doch nach. Womit? Ach so, kein Holz. Wo mag der Lehrer T. jetzt sein? Der arme Hund war kaiserlicher Favorit, gewann den Literatenwettbewerb im Jahr 620 Ach. Mit einem Aufsatz Regentropfen und Bananenblätter. Hast du das gewusst? Ich mach die Tür jetzt auf. Denk an den Aufsatz. Gehen wir nach Hause ins Quartier. Der Tier soll sich seinen 8-Fuß in den Hintern stecken. Das Kollegium ist mir zuwider. Denk ans Militär. Zwei Cash, ihr jungen Herren, der Magen grollt. Wir haben diesen Narrenhaufen hingetürmt, die Stadt gebaut. Jetzt sind wir arbeitslos. Wir sind Studenten, guter Mann. Geht hin und reißt sie wieder ein. Was wird der Kaiser sagen? Frisches Blut? Wo geht ihr hin? Wir gehen ins Quartier. Man hat sie an die Pflicht geleint. Wo ist das Herz? Haut ab. Das Herz brat man in der Hose auf. Wie meinst du das? Schon platt gesessen mit dem Arsch der feinen Lebensart. Oh, Pflegedenken und Tablettgekünstel hin und her. Herr Kung, meldet alles mit der Sittenlehre kurz und klein. Dabei ist dieser Mann schon lange tot. Da hat er recht. Komm, lass uns gehen. Oh, Freiheit, rief der Fisch und sprang verlegen in die heiße Pfanne. Schnell und lasst euch scheuern, bis ihr glänzt, meine fette Glatze. Staatsbedient, mit Hut und Stab. Geschmückt ins Grab. Der Pinsel bricht, da spuckt das Leben wieder eine Leiche aus. Der Staub weht aus dem Nierenschädelfach. Papier gefressen auf dem Aktenberg. Man sieht dem Tiger noch die Streifen ab in dieser Stadt und fragen los. Was steht ihr da, ihr Jugendlichen Happen? Auf dem Schicksal ins Gebiss. Ich hau dir auf die Glocke, Mann. Die beiden sind doch gut. Komm, gib zwei Cash. Hau zu! Den Kurs bei schauerlich gestimmter Seite schlägt die Eisenhand. Dich stinkt wohl alles an und du riechst auch nicht besser. Schiefes Maul. Echt empörender Gestank. Im Jahr der Wurzelkünste und der Quadratur. Jawohl! Die Polizei und höfliches Betragen. Seht mich an und hört, wie eine Null sich bläht, die auf der Straße schläft. Geht und lasst euch unterweisen, wie man arme Leute mit Gesetzeslappen in die Löcher drückt. Der eine wird ein Reitersmann, ihm fehlt das Pferd, er rennt ins Blutgewölbe. Den zweiten stellen sie zum Schreiben an, er riecht schon nach Katasterklatten und Papier, der arme Mensch. Das Schicksal treibt sie immer zu im Kreis. Und weiter fort. Ein wilder Tanz. Am großen Ort. Zwei Cash. Wir sind zwei arme Flammen, die nichts mehr rollt. Juhu! Das Öl. Das Brot ist schon im Topf. Und auf den Schultern locker sitzt. Der Kopf. Bei allen Genien. Ich muss mich setzen, Meng. Ihr jungen Herren. Wir sind für heute nicht zu sprechen. Denkt daran, das Leben ist ein Drachenschrei in einem Tongefäß. Zum Teufel, ja, was immer das bedeuten mag. Komm mit, Aho, wir gehen einen heben. Drachenschrei im Tongefäß? Kein Sachverhalt. Sie reden viel und glotzen an die Mauern. Heiße Luft. Ich muss was trinken. Grün und rosa, wunderbar, da drüben. Schau. Ein Baum? Wohl eine Blüte mehr. Sie heißt Yun Yu. Ein schönes Mädchen, ja. Der Frühlingswind zerteilt die Wolken. Kennst du sie? Das wäre zu viel gesagt. Wer kennt den Schmetterling? Ich wollte schon mit ihr die Seide haspeln und den Drachen rollen. Was? Den Sprung des weißen Tigers kennst du nicht? Was ist denn das? Den Rücken krümmen und die Zunge an das Gaumensegel pressen, Hals gespannt, die Nüstern aufgebläht? Wobei? Die Kunst, den Jadefluss zu stauen, ist dir nicht bekannt? Es tut mir leid. Zwei Vögel heben sich ins Blau empor? Du sprichst von Lerchenmeng. Ich höre schon. Du hast noch nie verzaubert über dem Zinnoberfeld geschwebt. Ich ging an meines Pflegevaters Hand zur Abendstunde manchmal über unseren Hirseacker. Doch zu Fuß. Du bist ein Klotz. Dir wies noch keine Frau das Liebesspiel? Wir wollten uns erfrischen. Ist doch ziemlich schwül. Ich muss gestehen, dein Reden macht mir ängstliches Gefühl im Bauch. Das ist die Lebensenergie. Ich wette, deine Flöte windet sich. Wo ist sie hin, die grüne Rosenwolke Frühlingswind? Die Theorie hat sie vertrieben. Hoch für dich, da muss etwas geschehen. Ich hatte Glück. Ich nehme an, dir war vermutlich eine Dame Meisterin. Das hast du schön gesagt. Die Krone aller irdischen Empfindung ist der Jadeschlund. Der Jadeschlund? Vergiss nur eines nicht. Die Phönixdame paart sich niemals mit dem Entenmann. Vereinigung zu Pferd und im Galopp. Das soll das Höchste sein. Hör auf. Dir platzt die Hose, was? Verzeih. Du bist so blass. Genug. Ich fühle mich verworren. Kraft der Freiheit, Ho. Du musst es nüchtern sehen. Den Satz verbinden seine Teile mit der Welt. Behaupten lässt sich alles. Schwierig ist im Allgemeinen der Beweis. Vereinigung zu Pferd. Was tut man ohne Pferd? Du hättest fragen sollen, Ho. Was tut man ohne Frau? Mich das zu fragen, hatte ich all die Jahre Zeit. Die Liebe kam schon fast zu spät und leider kurz. Was ist der Tod? Das fragst du mich. Ich hab sie sterben sehen, wie die fliegen. Weiß es nicht. Der Leib, ein Geist, die Seele, Leib. Noch einen Wunsch. Gute Nacht. Ich wollte, ich wäre ein Tier. Dazu gehört ein dunkler Leib. Und heller Schein muss fallen auf den Weg bei Nacht und Tag. Ein Längenmaß nimm dann für 100. Oder umgekehrt. Wer spricht denn so aus deinem Mund? Noch nie gehört. Wen das ergreift, der geht durch Mauern, reitet auf dem Wind und streichelt Wale tief im Ozean. Der Sinn ist dunkel, Ho. Vielleicht sind Finsternisse ungeboren Licht. Vielleicht ist Tiefe Oberfläche nur. Gewaltig reden sie und schreiben alles auf. Es bleiben Worte auf Papier. Das Feuer kommt. Da war die Weisheit Rauch. Der Regen fällt und spült die Asche in das Meer. Sag, liegst du gut? Bequem. Hier auf dem Laub. Ich sage dir, der Körper einer Frau ist weiser noch in jedem Atemzug als 1000 Jahre feingesponnener Gedankenzwirren. Geheimnisvoll aus einem Kriegermund. Zu spät. Man hat es uns vorausgesagt. Sie werden uns wohl bald entlassen aus dem Dienst. So wird man endlich sein, was man gewesen, Freund. Und schwer zu hauen, trete ich vor den Totenrichter hin, beladen mit dem Tun im Sold der kaiserlichen Macht. Die Menschenzeit hat ein Gesicht, das heißt vergessen Meng. Vielleicht ist auch der Totenrichter nur ein Wort. Es wird schon hell. Ihr seid verwundet, Hauptmann Meng. Man stütze ihn. Ich kann mich halten, General Pai Chü. Ihr habt den Auftrag ausgeführt? Wir ritten wie befohlen. Aber? Unvermutet dann in einen Hinterhalt. Wie viele sind zurück? Und setzt euch, Hauptmann Meng. Bedanke mich. Von 187, General. Und mich dazu gerechnet. Hab sie hergeführt. Die Pferde hat man uns erschossen. Gut. Das nenne ich wacker. Hauptmann Meng, Beförderung steht an. Und lasst euch gut zusammenflicken. Solche Männer brauchen wir. Ich gebe euch das Kommando über 700 Reiter. Spielt ihr Brettstein? Persische Manier? Das kenne ich nicht, Herr General. Ihr kennt den Krieg. Ihr werdet schnell begreifen. Ruht euch aus. Euch läuft das Blut ins Auge. Hier, mein Tuch. Bedanke mich. Zur zweiten Wache hier bei mir. Wir spielen Schach. Wie ihr befehlt. Und was ich fragen wollte, ist der Hauptmann Chin zurück? Herr Chin fiel lachend aus dem Sattel. Leider tot. Bedauerlich. Das Schicksal hat ihn um die Reife wohl betrogen. Lachend, sagtet ihr? Jawohl. Der Kaiser hat erlesene Soldaten, Meng. Das ist das Neueste. Sie richten Feuer ab wie einen Hund. Er hatte. General Pai Chü, er hatte. Meng. Wer hatte was? Was brüllst du so? Jawohl. Was ist denn jetzt schon wieder los? Beruhige dich. Beförderung? Herr Sinn fiel lachend aus dem Sattel. Pfeil im Hals. Befehlsgewalt. Du hast geträumt. Der General Peitschi. Man schätzt sein geografisches Talent bei Hofe mehr noch als den Gitzel ferner Schlachtregie. Und in der Hauptstadt galoppieren sie zur Nacht um künstlich blaue Wasserfälle flott herum. In dünnen Fetzen. Ja. Im Norden ist es kalt. Das Felsen platzen. Und das harte Leder stinkt nach Pisse. Frage dich, wie soll man seine Hosen wechseln, ohne dass der Schwengel glatt in Stücke bricht? Das Leder, musst du wissen, schmeckt ein wenig säuerlich. Man muss es gründlich kauen. Meng, du bist hier, auf dem Berg. Für dich ist dieser Krieg vorbei. Was heißt hier, dieser Krieg? Es waren fünf. Die herrlichste Kultur. Man wirft sich todesmutig in die Seidenbetten nackt für nackt, um schöne Damen zu verschlingen. Scheußlich, Meng. Vermutlich vornehm, ein feudaler Brauch. Entschuldige, ich meine, habe ich dich gestört? Ach was. Und leg dich auf den Rücken. Nieder mit dem Militär! Die Türken sollen leben! Alle umgekehrt. Ach was. Nun, wer und wie? Was andersrum? Die Liebe auch! Und alles andere vergiss! Ich war ein Mensch. Wer soll das glauben? Mutter, schau. Dein Leib. Viel Wunden schlug der Sohn. Verzeih. Wir essen jeden Tag von ihrem Fleisch. Es wird nicht weniger. Geschmackvolle Erde. Bin ich tot? Versuch zu schlafen. Ohne Traum. Wir sind wie Stein, doch flüchtig nur. Zu Gast. Ja, kann sein. Mein Schwert! Vergessen wolltest du dein langes Messer. Junger Mann! Das hat gefehlt. Gedanken überfliegen Zeit und Raum. Da hat er recht. Kommando hat man über 700 neuerdings. Gedanken wie? Das müssen Flöhe sein. Geht es gegen die Miau? Sie kleiden sich in eingeseifte Bretter. Du lass die Katzen, stell schon endlich das Gemauze ein und schlaf zum Donnerwetter. Zu Befehl. Jetzt bin ich wach. Entschuldigung. Was ist denn das? Ich nehme an, vertraut. Wieso? Ein wilder Kater. Hört sich an wie drei. Im Ganzen jämmerlich. Der Nachgeschmack. Da schreibt der Schüler Arogan von, ich zitiere, Freiheit lachend über Bord zu stürzen und im Spiegelbild des Mondes zu ersaufen. Ja. Nicht ohne Reiz. Ich bitte euch. Nun ja. Und hier, zum Thema Ankunft. 13 Worte war das Ziel. Zitiere. Schuhe auf dem Kopf, an jedem Fuß ein Hut, der Wanderer ist angekommen. Gut. Ich meine allerdings gewissermaßen ohne den Respekt. Und hier, verehrter Feng. Begabter Lümmel, was? Zum Dritten, hier die Randnotiz. Das Leben spuckt nur Leichen aus. Gewürzt und kurz. Im Ganzen wahr. Ich meine, wenn auch unerfreulich, ja. Mehr habt ihr nicht zu sagen, Herr Kollege Feng? Vielleicht ein wenig negativ. Für einen jungen Mann. Dann hört noch dieses an. Man rennt und klebt, man frisst und säuft, die Gier reißt alles fort. Ein Schlechter taugt so gut zum Kaiser wie ein Dichter. Och. Dann Absatz hier. Was heißt nun das? Ja. Und zwecklos bläht der Mensch sich auf, zuletzt... Beachtlich funeral gehalten. Insgesamt. Ist auch der Sohn des Himmels nur ein Hund aus Stroh im Feuer des Geschicks und himmlischer Gewalten, abgebrannt bis auf die Knochen? Das geht leider nicht. Ich meine, zugegeben. Herr Kollege, sind wir nicht Beamte? Hat der Kaiser nicht ein Auge auf das Institut? Bedauerlich. Verzeihung. Lehrer Feng? Nun ja. Was bleibt? Der Laufpass, ohne Zweifel. Überdies, er säuft mit diesem Mengen aus nördlicher Familie sich durch die Kneipen, wollte sagen, Weinlokalitäten. Adel? Was? Gewiss. Ein muskulöser, wohlgenährter Knabe, schnell zur Hand mit seiner Faust. Den dulden wir. Verstehe. Ja. Verwendung wohl schon vorgesehen? Ich bitte euch, Feng, wenn möglich etwas leiser. Was? Warum? Man hat... Verstehe schon, das Auge. Ja. Kollege T., das Augenwerfen im Kollegium, das Kleben vieler Ohren an den Wänden macht Verdruss. Geht hin und setzt das blühende Talent korrekt und akademisch vor die Tür. Am besten auf die Straße. Herr Kollege... Tut mir leid. Ich bin schon viel zu lange hier und finde alles lächerlich. Kollege Feng! Ich muss zum Unterricht. Ihr tut ja doch, was euch gefällt. Vom Laufpass habt doch ihr gesprochen. Lehrer T., ihr schwingt das Beil der schicklichen Intrige meisterlich. Als Nächsten werdet ihr wohl mich entlassen, wenn ihr erst Direktor seid. Ich muss doch bitten, Herr Kollege Feng. Ihr habt es unerbittlich mit dem Bitten. Seht nur zu, dass euch persönlich nicht das vielzitierte Auge von der Literatenbühne fegt. Was wollt ihr damit sagen, Lehrer Feng? Seid euer Wert in kleiner Münze hier den Gang der Dinge nummeriert, steht alles quer. Ihr rüstet sittlich hoch und presst dem feinsten Lebenshauch sogleich die Zinsen ab. Herr Feng! Euch steht die Sittenlehre samt dem Totenmaß, Begräbnisritualen, Ordnung und Gebühren aus dem Mund. Dabei verschämt im Hintergrund zeugt man Tyrannen. Unerhört! Gewiss! Vergesst nicht, im Kollegium Talente abzuhacken. Guten Tag! Wunder, wenn man die Studenten sieht. Student Aho! Herr Lirati? Nun wird sich bald Gelegenheit erweisen, lachend über Bord zu stürzen. Wollen hören, ob ihr das die Freiheit nennt. Ihr habt den Mond vergessen, mit Verlaub. So hat es euch missfallen, was ich schrieb? Wo ist zum Beispiel euer Studien- und Saufkollege Meng? Der findet auf Geheiß sich beim Inspektor für das Waffenwesen ein. Aha. Das trifft sich gut. Verzeihung, inwiefern, Herr T.? Nun könnt ihr gehen und euch im Spiegelbild ertränken. Hat man euch erzürnt? Die Fragen stelle ich. Seit nördliche Barbaren ihre Steppe mit der Blüte dieses Landes düngen, muss der Geist verrotten auf der gelben Erde. Hordenweise treten ungeschneuzte Nasen an. Man wird zur Ader lassen müssen. Seht euch vor. Ihr trieft von schwerer Laune heute. So, so. Ein schwaches Bild. Und Nase weiß dazu. Gewiss. Aber steht ihr noch herum? Wollt ihr mich zwingen, euch zu adoptieren? Nein, Herr T. Was würden meine Pflegeeltern sagen? Bauernlümmel! Wollen sehen, was euer Scheitern auf der Straße hinterlässt. Wenn ich die Stadt betrachte, mit Verlaub, in jedem Fall zumindest eine Leiche. Was? Na gut. Das Kalb hat keine Ohren. Höre schon. Ihr seid auf einem ganz bestimmten Auge blind. Der Meng meint auch, ich muss zum Arzt. Wieso? Er sagt, bei mir, da hätte das Naturgemäße einen Knick. Was hieße das? Ich meine, wollt ihr mich verhöhnen? Nein. Es will im Allgemeinen nicht so gehen, wie es sollte. Darf ich mich entfernen? Seid ihr taub? Ihr solltet längst verschwunden sein. Verzeiht, ich fühlte mich verworren. Wünsche guten Tag, Herr T. Und eines noch, Student Aho. Das wäre bitte sehr. Was ihr auch plant hier, wieder das Gesetz im Institut. Seid unsichtbar im Namen der bekömmlichen Vernunft. Der Kaiser hat... Kollegium vier Pforten stets im Auge, ja. Bedauernswert. Was sagt ihr da? Ich nehme an, das Auge schmerzt. Den Mutterwitz wird man euch kürzen. Blühendes Talent. Herein. Ich wünsche guten Abend. Ran mit euch. Ich heiße Meng und komme wie befohlen unabhängig von der Laune. Nach dem Sorgental, doch vor der Stunde der Gedanken. Nicht so förmlich. An die Tochter. Tochter? Was? Ich meine, nach dem Abendessen. Eingeladen seid ihr. Augenblicklich untersteht ihr keinerlei Befehlsgewalt. Nun Platz genommen. Aber fix. Ich kenne euren Vater gut. Nun setzt euch hin zum Donnerwetter. Danke. Sah euch schon beim Üben zu. Ihr seid geschickt. Mit Schwert und Stange. Wein. Wir trinken. Was? Ich meine, oder? Ja, gewiss. Wenn ihr es wünscht. Ich heiße Kwe und kommandiere diese Garnison. Komm her, mein Kind, und schenk uns ein. Das ist der junge Meng, des Waffenbruders Sohn, Student. Und das ist meine Tochter, Lotusduft. Ich wünsche guten Abend, junger Herr. Ich grüße euch. Was steht hier auf? Ich sage setzen, Meng. Er schaut dem Volk aufs Maul. Der Umgang lässt zu wünschen, was? Ein Zecher ist der junge Mann, doch sehr geschickt. Der Stich und Stoß, die Beinarbeit, der Schwung der Arme, Hieb und Schlag beweisen hohe Eleganz. Er weiß den Leib bestürzend zu bewegen. Tochter, deine Röte steht dir zu Gesicht. Du kannst jetzt gehen. Und ihr bleibt sitzen, Meng. Auf Wiedersehen. Guten Abend. Macht euch keine Hoffnung, Meng. Ihr seid ein mäßiger Student. Zur Sache, kurz und gut geboren für den Waffendienst. Das seid ihr eurem Namen schuldig. Was? Ich wollte eigentlich studieren. Geb euch noch 2 Jahre Zeit. Nur 2? Ich meine, glaubt ihr nicht zu sollen, sagt ich, dass ihr müsst. Ihr könnt es halten, wie ihr wollt. Ein Scherz. Doch insgesamt, da habt ihr mich verstanden. Oder? Was? Ein guter Witz. Da schaut er wie ein Hasengeneral. Humor, mein Guter. Und im Ernst, ihr könnt dem Vorschlag nicht entkommen. Euer Vater, etwas fett geworden. Hat es mit der Politik, war gut. Der Alte, hab ihn selber noch erlebt. Sein Lanzenstich. Oh. Ihr wollt doch kein Beamter werden. Was? Ich meine, oder seid ihr etwa Dichter? Steht auf. Wir trinken auf den ersten Waffengang. Das Leben und den Tod. Ich meine, was? Zum Donnerwetter, trinkt doch aus. Und nehmt es mir nicht krumm, ich bin Soldat. Und ihr wart etwas eitel in der Übungshalle, Meng. Das nennt man einen Hinterhalt. Verzeihung, inwiefern? In den seid ihr geraten, Mann. Ihr habt auch nichts im Sinn, als dass euch eine Fee die feurigen Gefühle flöte auf dem Jadestab. Ich nun... Gewiss. Ich meine... Nein, warum? Der Lohn will erst erworben sein. Verdienste sollt ihr sammeln. Reitet siegreich gegen nördliche Barbaren. Habt ihr erst den Ruhm, so steht den Wünschen nichts entgegen. Dienste kann man nicht umgehen. Der Weg zum Glück. Verständig fügt euch in das Spiel. Mir erscheint, ihr könnt dem Rat nichts abgewinnen. Hört ihr zu? Gewiss. Die vorbestimmte Ordnung hattet ihr die Güte zu erläutern. Gut. Er hat den Kern erfasst. Nun geht und tut 2 Jahre, was ihr wollt. Dann heißt es zu den Waffen. Meng. Ihr seid entlassen. Aber noch zu tun. Jetzt abgetreten. Treibt euch nicht zu viel herum. Der Vater lässt euch grüßen. Halt! Wer da? Kein Licht. Du hast die Vase umgeschmissen. Ja, verdammt. So spät. Ich sehe nichts. Wie war der Abend? Militärisch. Was? Sie haben mich im Griff. Oh weh. Inspektor Quay. Genaue Mischung, Krokodil und Warzenschwein. Der Vater grüßt. Vielleicht auch Mensch dabei? Nicht, dass ich wüsste. Doch, der Mann hat eine Tochter. Schön? Gestohlen, nehme ich an. Wieso? Ein Dämon, dieser Quay. Verbindlich wie ein Eisenkübel. Knattermaul. Nennt seine Tochter Lotusduft. Sie hat den Wein serviert und musste gehen. 2 Jahre gibt er mir nach Studium. Das trifft sich gut. Wieso? Herr T. winkt mit der Schaufel. Was? Es hat sich ausgeschrieben am Kollegium. Schon sicher? Hört sich sehr beschlossen an. Verdammt, du mach doch endlich Licht. Kein Öl. Pass auf. Wir hauen ab. Wohin? Was meinst du, Ho? Ich bin dabei. Die scheiß Familie. Nimm an, es war nicht so geworfen, wie es fällt. Kennst du meinen Alten schlecht? Gelobt der Baum, auf dem sie mich gefunden. Mach doch keinen Unterschied. Wie meinst du das? Wir sitzen beide in der Jauche. Tröstlich. Was? Wieso? Das Scheißen ist doch allemal noch wichtiger als Denken. Mensch! Ich bin ein Vogelmeng. Dann kannst du mir zeigen, wie man krächzend durch die Lande schwebt. Du bist zu schwer. Aho? Ja, was? Jetzt habe ich mich verliebt. Ich nehme an, in Eisenkübels Tochter Lotusblatt. Was tun? Ihr sollt es lassen, Herr Student. Soldat, Herr Findel. Blüte heißt das schöne Kind, nicht Blatt. Ich hatte Duft verstanden. Ahne schon. Ja, was? Verzögerung tritt auf den Plan. Dich werden sie zersägen und die Teile braten. Keine Angst! Verdammt. Ein Zahn. Das kommt vom Hauen, Meng. Für jede Mücke einen Zahn. Ich schlage vor, du stellst dich schon auf weiche Speisen ein. Man sagt, der Kaiser sitze augenblicklich etwas locker auf dem Thron. Zu blöd. Was Besseres kommt selten nach. Der Kaiser Li Yuang, der züchtet sich die Axt im Haus. Wie das? Den Sohn. Der steht schon auf der Lauer. Mensch, um diese Zeit noch Politik. Schon wach? Der Dichter, der im Schlaf gelauscht, erwacht mit einem jungen Lied im Arm. Schon Tag. Und ob? Der Ewigkeitenlicht umspielt den kümmerlichen Bau. Du bist in Form. Dagegen ich... Oh, mein Kopf. Der gelbe Hase hat dich noch am Wickel. Raus ins klare Ho und sieh den Dohlen zu. Verbittert sind wir heute nicht. Die Laune hat sich aufgehellt. Der Himmel spannt sich unermesslich blau. Das klingt verliebt. Ich muss die Knochen erst zusammenstecken. Alles tut mir weh. Was hast du denn geträumt? Von freier Wanderschaft. Aha. Noch einen Augenblick. Und Grüßen aus der Zeit da hinten lässt dich Meister Dö. Aha. Erzähl, wie geht es ihm? Oh, das Bein hat sich verspannt. Komm raus, wir essen einen Happen, hält der Pinselspur im Angesicht der frisch gefegten Welt. Mein Kreuz. Wo bleibst du, Ho? Auf meiner Blätterstätte lieg ich noch. Du wirst mir helfen dürfen. Bin schon da. Ho. Oh, oh, oh, weh. Verzeih. Mir scheint, du hast dich in den Berg verknallt. Da vorn. Ein Licht. Wo sind wir denn? Wer soll das wissen? Nichts wie hin. Das freie Leben macht den Menschen fertig. Endlich. Hab ich einen Hunger, Mann. Ein Hund? Was du nicht sagst. Was tun? Ich red mit ihm. So breit wie hoch. Na und? Wie du. Genau. Hey Hund, ich heiße Meng, hör zu. Ich danke dir. Sag deinem Herrn Bescheid. Wir sind ganz einfach da und gehen heute nicht mehr weiter. Punkt. Der Dünne da, der heißt Aho. Wer da? Zwei hungrige Studenten. Studienkollege Meng sprach mit dem Hund. Ich heiße Ho. Verständlich ist die Kreatur. Ich pflichte bei. Dann ohne Umstand näher und herein. Komm her, mein guter Yang. Und heb die Füße. Hier liegt eine Katze auf dem Ohr. Gewiss. Und vielen Dank. Woher? Changhan. Kollegium. In erster Linie? Die Schrift. Der Hunger wohl und Durst im Augenblick. Gewiss. Nehmt Platz da drüben, esst und trinkt. Im Garten steht ein kleines Haus, da könnt ihr schlafen. Offen will ich sein. Ich fühle mich gestört und mache weiter jetzt. Ich heiße Dö und male. Diese Sache muss noch fertig werden. Tun und lassen könnt ihr, was ihr wollt. Verschont mich mit Geschwätz. In Leinenhosen, krause Stirn und sein geliebtes Weiß im Aug. Noch einen Pilz? Die sollte man nicht essen. Glückwunsch, Ho, du hast bereits. Ich bin es ja gewohnt. Doch wie ist das mit dir? Ich habe beim Sammeln schon gekostet. Fein. Herr Dö? Ja, was? Ihr lebt allein? Von Zeit zu Zeit. Wie macht ihr das? Im Zeichen der Begeisterung. Ich sagte, kein Geschwätz. Nur eine Frage noch. Der Wandschirm da. Die Pinsel sind nicht mehr die alten. Wie? Kann sein, der Marder war erbost, aus dessen Fell man sie gerupft. Herr Dö, wie malt ihr Bambusblätter so, dass man den ungemalten Tiger sieht? Mein lieber Yang, nun führe du die jungen Herren. Ich wünsche angenehme Ruhe. Und der Hund? Er weiß Bescheid. Jetzt komm, er geht schon um die Ecke. Gute Nacht. Was soll der Lärm? Pass auf, der Kater. Schrei nicht so herum. Gedehnter Weitblick. Irgendwie. Gelöster Mann. Ich sitze fest. Das Leben, Meng. Was sieht der Mensch? Von weitem Tiger, aus der Nähe Blattgewirr. Der Wandschirm. Unbekannter Stil. So wollte ich sein. Auf Schritt und Tritt zerknülltes Wunderwerk. Das habe ich nie verwunden. Was? Dass einer alles wegwirft, was er macht. Die Zeit im Haus des Malers war die schönste. Schau da drüben. Ein gestreifter Stein. Herr Dö, ein Mann, ein Gast da draußen. Immer langsam. Was und wer? Ein Käufer aus Chengdu, Herr Dö. Ich bin kein Eierhändler, Meng. Er kommt 2 Tage Reisen weit. Zu Fuß? Und sieh mal nach dem Huhn. In einer Sänfte gar und rühmt euch sehr. Ich bin nicht da. Nein, besser schick ihn weg und sag, ich sei am Ende. Horch, es gackert. Was? Und sag dem Hund Bescheid. Dann geh ins Dorf. Bestell für morgen Abend die Musik. Und sag dem Ho, er passe auf, dass dieser Seidensack sich nicht in meine Bude schleicht. Ich hab zu tun. Am besten sagt, die Bilder seien alle unbrauchbar. Ich hätte meinen Stil verloren. Sprich von unerträglichem Geschmier und sag, ich fahre neuerlich jetzt nur noch mit dem Hintern über das Papier. Das könnt ihr nicht verlangen, Meister Dö. Dann anders, sag, ich hätte kein Diplom. Man habe akademisch mich verstoßen. Danke, ja. So geht es an. Wie ist das Wetter? Eine Bullenhitze. Fein. Falls ihn die Worte nicht vertreiben, wird die Sonne ihn mitsamt der Sänfte von der Schwelle braten. Heiß. Die Vögel sind so laut. Fällt dir was auf? Ich wüsste nicht. Das passt so schlecht zusammen. Durst. Ich hol den Wein. Ich schlage vor, wir gehen rein. Mein lieber Meng, wir sind schon drin. Komm hoch, schon da. Die Musikanten sitzen hinten. Kannst du sehen, wie es geht? Verkaufen tut er nichts. Wieso? Was meinst du denn? Wovon bezahlt der Mann zum Beispiel die Musik? Pass auf. Spielt mir das Lied, lass los, kann sein, du klebst zu sehr an süßer Pein. Und so laut wie möglich, aber alle Töne rein, den Wein. Wo kommt denn diese junge Dame her, in Rot? Er taumelt auf die Pinsel zu. Sie schenkt ihm ein. Das kann ich selber sehen, sei ruhig. Ich will noch mehr. Er will noch mehr. Dich frisst der Neid. Und immer mehr, bis alles sich in Wirbel dreht. Wer kennt ihn so? Die sind vermutlich eingeweiht. Wo ist die Schöne? Jetzt. Er schleift mit seinem Ärmel Tusche ins Geviert. Ein Nebeltal. Mit bloßer Hand. Ein Baum. Ein zweiter. Da, von fern ein Wanderer. Das Wasser trieft. Noch Wein! Ist das Papier, worauf er malt? Nein, Seidemann bei der Geschwindigkeit. Nun haut er kreuz und quer die Bambusblätter hin. Da, schenkt sie ihm schon wieder ein. Du meinst, nur Seide übersteht den fortgesetzten Wasserguss? Da liegst du falsch. Schau hin! Ihr schmiegt das Kleid sich an den Leib wie eine zweite Haut. Er hat sie nass gespritzt. Die spielen gut. Herr Dö, er wankt. Ein guter Platz. Wer kann schon seinen Meister taumeln sehen? Du Sonne über Abgrund. Leere, Gas und Schlamm. Wie meint er das? Er liebt die Kunst. In allen Tönen hebt sich das Gebirge hoch. Geschmeidig wiegt die rote Schlange sich in weichen Hüften vor dem alten Bock. Am Himmel mischt der Fluss die Wasser mit den Wolken. Leid, mein Lieber. Klatsch und klatsch. Zwei Krähen schwarz, wie aus dem Nichts. Im Vordergrund ein geiler Tanz. Das große Feuer gab euch herrliche Gestalt. Doch hin zum Tod treibt alle Form. Oho, verführerisch. Und löst sich in der Zeit. Die Musikanten sieht nur schlecht. Doch umso besser hört man, was sie tun. Er bläst und spuckt. Die Dame Kunst, sie wirbelt in den Hintergrund. Er rollt die Seide ein zum Rohr. Und reißt sie auseinander, dass es kracht. Du musst nicht schreien, Meng. Der Wasserfall am Bambusberg. In einer Regennacht. Es Lunge. Schluss mit dem Getön. Ein Meisterwerk. Wieso misslungen? Alles hat ein Ende. Auch die Kunst. Und klemmt euch nicht den Arsch im Fensterrahmen fest. Wen meint er wohl? Ihr könnt jetzt gehen. Ich danke euch. Die Musikanten trollen sich. Ich bin dafür, wir ziehen uns zurück. Pass auf. Wieso? Der Hund. Herein mit euch. Nach draußen könnt ihr nicht. Nun habt ihr ja gesehen, wie bescheidenes Talent an seine Grenzen pocht. Im Übrigen, ihr seid als Lauscher zweifellos ein dröhnendes Gespann. Verzeihung, Meister Dö, doch euer drittes Ohr fletscht hier die Zähne. Habt die Güte, es zurückzupfeifen. Jan, komm her. Du Idiot. Warum? Er wird uns drinnen beißen, dieser blitzgescheite Hund. Herr Dö, was macht ihr da? Das war der Wasserfall am Bambusberg. So schlägt die Laune um. Was ist das Leben? Finden, suchen, sich ergeben. Weiter nichts. Verstehe das, wer will. Das Bild ist hin. Wo bleibt der Wein? Herr Dö, ihr habt die Dame wohl vertrieben, mit Verlaub, die euch so fröhlich eingeschenkt? Kommt her. Sie geht im Allgemeinen, wie und wann es ihr gefällt. Schon da. Zu laut. Nun hört mir zu. Gewahrt im Stillen das Vorüber und die Flüchtigkeit der liebenswerten Täuschung. Seht die Dämmerung. Der ist mit Tusche schwerlich beizukommen. Offenes Geheimnis. Grübelt man, verliert sich der Zusammenhang. Was tun? Ihr sollt es lassen. Wollt ihr Gräser malen, werdet Gras im Wind. Verzeihung, meint ihr nicht, ich wäre als Halm zu schwer? Er denkt, ich sei besoffen, was? Der starke Meng mit seinem bodenlosen Schlund. Ein Scherz, Adö. Ihn schmerzt das Denken noch an das zerstörte Meisterbild. Das hier zerrissen gnadenlos. Wo ist der Grund? Da er den Grund erwähnt. Das Denken ist doch häufig nichts als Klirren der Gedankensplitter, Herr Student. Was wäre dann die Kunst? Der Schnitzer sprach: Im Drachenschatten nimmt der Spatz ein Sonnenbad, band sich die Augen zu und schlug drei Nägel in sein bestes Werk. Warum? Die Götter zu versöhnen. Tut mir leid. Das kann ich nicht begreifen. Wo? Verstehst du das? So ungefähr. Vollendung wünscht der Mensch, doch sie bekommt ihm nicht. Daher, dem Tun folgt Lassen. Aber wie? Der Bauernsohn, er hat's erfasst. Schöpft aus dem Vollen, lasst es willig fahren. Leer im Kopf, doch nicht besinnungslos. 200 Meilen schneebedeckter Felsen sind nicht größer als ein Taschentuch. Kann sein, man schleudert sie aus dem Gelenk. Wie macht man das? Benötigt man für Menschen anderes Papier als für die Göttin der Barmherzigkeit? Vertraut dem freien Weg der Hand. Wo finde ich den? Hör zu und schweig. Seht nur in allem, wie das Nichts im Nu zur Form gerinnt und schwärzt das Weiße, dass es heller leuchte, wo ihr es verschont. Zum Schluss ein Bild der jungen Herren. Das Fragen frisst und Fragen nährt. Geschmeidig Dame Yin in Bruder Yang, verschlungen alle Zeit im Wogentanz auf namenloser Schneide. Stille tönt. Ich gehe zu Bett. Und dass ich nicht vergesse, mit Gerassel schlug ein Bote heute ans Tor, gesandt von Militärinspektor Quay. Verdammter Mist. Zwei kurze Jahre waren das. Er sprach von Dienstverpflichtung, Meng. Sie hat dich eingeholt, mit Waffenlärm. Zum Teufel, ja. Die Wege trennen sich. Der Kaiser hängt die heiße Fahne in den Wind. Was soll ich tun, Herr Dö? Du musst dich stellen in Shangwan, beim 10. Banner. Tut mir leid. Dann gute Nacht. Wo ist der Hund? so etwa 50 Jahre hinten. Lang geschlafen. Alles Traum. Um Schattenbilder zu erlangen, gräbt der Mensch nach Sinn. Erbarmung. Sinn, hast du gesagt? Wo ist mein Pferd? Wo ist der Hund? Wo ist das Pferd? Du bist zu Fuß gekommen, Meng, mit einem Hirsesack. Ist dir nicht gut? Man fühlt sich kümmerlich. Es geht mir alles durcheinander. Wolkenzüge, Blau und Rauch. Der Berg? Die Steppe. Oh, den Strom entlang zurück. Hinauf zum Quell. Mag sein, da reitet einer kummervoll den Ochsen, den er sucht. So geht das Ei dem Huhn voran. Ich sage dir, es riecht nach Fleisch und Bein. Sie rennen hinter Seifenblasen her, im Zeichen der Begeisterung. Doch nicht um Bambus zu ergründen, reicht die Menschenkraft. Der Morgen bettet uns auf Blüten hin. Zur Nacht erwachen wir im Schnee. Bald geht die Sonne auf. Wir sehen das Licht und flüchten uns in warme Schatten. Horch. Leben ohne Höhepunkt. Ein Hörspiel von Fritz Mikesch. Musik Werner Hantjes. Es sprachen Alois Garg, Thiel Topf, Peter Pasetti, Matthias Hase, Martin Benrath, Werner Eichhorn, Stefan Wigge, Hubert Suschka, Bernd Birkan, Kurt Bock, Peter Lieck, Michael Thomas, Lothar Ostermann, Nina Danzeisen. Ton und Technik Rudolf Stückrath und Anne Efferts-Arnal. Regieassistenz Uwe Scharek. Regie Norbert Schäffer. Sie hörten eine Koproduktion des Westdeutschen Rundfunks mit dem RIAS Berlin.